Werner Fritsch, geboren 1960 in Waldsassen und aufgewachsen auf einem Bauernhof unweit des Böhmerwaldes, könnte für seine literarische Entwicklung viele Anregungen nennen, die von früher Achternbusch-Lektüre bis zur Musik der Gruppe Velvet Underground reichen. Entscheidend aber blieb die Spracharbeit am Dialekt, die ihn früh über Abziehbilder des Wirklichen hinausgelangen ließ und mitten hineinführte in die Logik der Wortbilder, die ihm der barocke Katholizismus und die gesprochene Sprache seiner Herkunft bereits reichlich boten. Was dabei entstand, ist heute nicht nur in gewichtigen Prosabänden nachzulesen, sondern auch in seinen dramatischen Arbeiten präsent, auf vielen Bühnen und im Radio. Als einer der wenigen jungen Hörspielautoren, die mit rein sprachlichen Mitteln zu funkgemäßen Formen gelangt sind, hat Werner Fritsch in anderthalb Jahrzehnten ein ebenso poetisches wie realitätsträchtiges Radio-Oeuvre entwickelt. Sein höchst eigenständiger Ansatz ist schon bei seinem Debütstück deutlich, das 1988 vom SDR urgesendet wurde, eine lange Zusammenarbeit mit dem Regisseur Norbert Schäffer begründet hat und das Sie heute hören. Jetzt hinabgestiegen in das Reich der Toten. Fritsch setzt dort an, wo die Sprache sich noch nicht zur konvertierbaren Kommunikationswährung verflüchtigt hat, sondern ganze Weltbilder zusammenhält oder in Reibung geraten lässt. Auf dem väterlichen Bauernhof in der Oberpfalz hatte er früh mit der Aufzeichnung der Lebensberichte des alten Knechtes Wenzel begonnen, die in dem bereits 1983 entstandenen Text des folgenden Hörmonologs wie auch bei seinem Buchdebüt Cherubim 1987 verwandelt und verarbeitet sind. Noch immer ist, im Theater und noch mehr im Hörspiel, Sprache der größte Katalysator für Fantasie, konstatiert Fritsch später. Aus wenigen Phonemen entstehen Welten, nicht nur von dieser Welt. Sprache ist Widerstand oder Arbeit an der eigenen Abschaffung. Und der Autor, der letzte Demokrat. Er glaubt an das Potenzial der Fantasie.